Herr Mauring, was haben Sie denn mit Ihren Rechtsanwälten früher alles durchgemacht? Haben viel Geld gekostet und leider nicht erreicht. Und wie viele Rechtsanwälte hatten Sie bisher schon mandatiert? Drei Stück. Drei Stück? Ja. Was haben Sie denn alles gemacht? Eine Sache in Rieste, dort wurde mir meine Wohnung leergeräumt von dem Hauseigentümer, da dieser Hauseigentümer unbedingt das Haus verkaufen wollte und mir die Wohnung dann eben ausgeräumt hat. War es das ganze Haus gewesen? Ein ganzes Haus. Er hat also nicht eine Wohnung allein, sondern ein ganzes Haus heimlich ausgeplündert. Ja. Und Sie waren zu der Zeit? Arbeiten, auf Montage, meine Frau ist schwanger gewesen und war im Krankenhaus. Das wusste er vielleicht? Ja, das wusste er ganz genau. Und als Sie dann eines Tages nach Hause kamen? War die ganze Wohnung leer. Es stand nur noch die Küche. Das ganze Haus? Alles restlos raus. Die Sachen sind nebenan auf einem anderen Grundstück auf einem Flohmarkt verkauft worden. Einige Sachen hat er wieder zurückgebracht, wo noch Schilder dran waren. Und dieses habe ich dem Rechtsanwalt Vollmari gesagt. Das war mein Rechtsanwalt derzeit. Und er ist auch mitgekommen, hat Fotos gemacht und alles, was so gemacht werden sollte. Und eines Tages kam der Herr Vollmari und sagte, er kennt den anderen Rechtsanwalt, weil er mit ihm damals Jura studiert hat. Und meine Sache wäre leider aussichtslos. Er kennt also den gegnerischen Anwalt? Ja, selbstverständlich. Aber interessant ist, es wohnte auch dort, diesem Hause gegenüber, ein Polizist. Ein Polizist. Und dieser Polizist hat das alles mitbekommen. Dieser Mann, also der Hauseigentümer, das ist der Herr, wie hieß der? Der Herr Pörschke, dem das Haus gehörte, war da also sehr gut bekannt. Und auch die Nachbarn kannten den Herrn Pörschke sehr gut. Und der Schlüssel, die Wohnung ist ausgeräumt worden und der Schlüssel wurde nachher bei der Polizei abgegeben. Wie viele Etagen waren das denn, das Haus? Zwei Etagen. Zwei Etagen. Ja. Also es war eine große Wohnung verteilt auf zwei Etagen? Es war ein ganzes Haus. Mit Keller, Dachgeschoss? Kein Keller, nur erste Etage und noch eine zwei Etagen. Ja, ein ganzes Haus ausgeplündert. Ja, ein ganzes Haus. Mit Garten, Häuschen, da war Säge drin und ein Anhänger mitgenommen und alles restlos. Ich hatte keine Schulden, ich hatte gar nichts gehabt. Und noch nicht einmal einen Hinweis oder Rechnung bekommen? Gar nicht. Es passt ihm einfach so. Ich kann ja keine, wofür sollte ich eine Rechnung bekommen, wo ich alles schon bezahlt habe? Ja. Also restlos alles ausgeräumt worden. Es stand nur noch die Küche. Es ging auch vor Gericht und der Herr Pörschke musste auch 300 Mark an, das war glaube ich D-Mark noch, 300 Mark an den Rechtsanwalt bezahlen. Der hat natürlich sein Geld bekommen, weil ich im Recht war. Und dann wollte ich natürlich, das waren ungefähr ein Schaden von ca. 30.000 Euro. Jetzt umgerechnet. Aber Folgeschäden noch nicht drin. Nein, auf keinen Fall. Es waren also die Folgeschäden, die gehen ja viel höher. Die gehen ja in die 100.000. Ich hatte keine Papiere mehr. Ich war derzeit tätig in der Werbebranche, habe circa sagen wir 900 Leute gehabt, die bei mir registriert waren, die Werbung machen wollte, also Promotion. Und da habe ich die entsprechenden Akten gehabt. Und wenn ich hatte Aufträge von Kraft Jakobs Rochard, Milka. Alle großen Firmen und von denen habe ich die Aufträge bekommen und dementsprechend musste ich mir auch die Leute besorgen, die für mich dann da auch gearbeitet haben. Also obwohl sie alle nur denkbaren Beweise hatten, hat Ihr Rechtsanwalt Ihnen gesagt, das hätte keine Aussicht auf Erfolg. Ja, genau, richtig. Keine Aussichten. Ich hatte auch kein Geld mehr, gar nichts mehr. Ich musste auch wie heißt diese Hilfe nochmal beantragen? Prozesskostenhilfe beantragen. Und dann kam der Herr Rechtsanwalt und hat gesagt, er kennt den gut und es wäre keine Aussicht auf Geld. Und weil er hat sein Geld ja auch schon bekommen und gar nichts. Also falsche Beratung, schlechte Leistung, schaden also, eigentlich, kann man sagen, dadurch auch wieder diese 100.000, ne? Ja, selbstverständlich. Also das ist, also der hat meine Unterlagen, der hat mein, von meinen anderen Kindern hat der die Geburtsurkunden weggeschmissen, verbrannt, mein Koffer aufgebrochen, wo Unterlagen drin waren, alles, er hat alles restlos, alles weggeschmissen und verbrannt. Hat meine Anziehsachen in Tüten gepackt, mit meinen Krawatten hat er die Tüten zugebunden, hat aber vorher noch Asche vom, ich habe einen Kamin unten gehabt, die Asche da reingeschüttet. Und das war also alles Willkür und der war, hat sich in sicheren Sachen gewogen, weil er kannte auch die Leute, die bei den Behörden waren. Und der war schon sicher, dass er, dass ihm nichts passiert. Ein paar Tage vorher war ein Makler dort? Ja, es war viel vorher schon. Das waren 3 Wochen vorher, ist ein Makler da gewesen. Und dieser Makler hat auch gesagt, dass er das Haus verkaufen möchte. Und er würde sich das gerne mal angucken und wann Leute vorbeikommen könnten, sich das Haus anschauen können, denn, damit wir da sind. Ja, und dann war eben die Sache kurz weg und dann ausgeräumt. Schlösser aufgebrochen, aufgebohrt. Das war der erste Anwalt? Ja. Der sich dort wohl auch nicht die geringste Mühe gegeben hat? Ach, auf keinen Fall, der hat gar nichts gemacht. Also, das war überhaupt nichts. Ja, und danach habe ich eigentlich den Vertrauen zu Rechtsanwälten verloren und habe eigentlich, mache eigentlich alles selber alleine und mit Bekannten und weil dieses Rechtssystem, was wir heutzutage haben, da ist irgendwo ein Haken und ich glaube an nichts mehr und nur noch an mich selber und da, das ist Feierabend. Das mache ich auch nicht mehr mit. Da war noch ein Herrn, ja, der nächste Rechtsanwalt, der war aber nicht für mich, sondern ich war in Fährte, Gatbeck 3 war das, in einem, ich war Hausverwalter und dort wurde über den Bürgermeister Wellmann, der mich da schikaniert hat, das Haus, das ist versteigert worden. Der Hauseigentümer hat wohl das kein Geld mehr gehabt und dann ist das versteigert worden. Und das war aber auch eine politische Sache, die da passiert ist. Mir wurden also sämtliche Behörden auf dem Hals gehetzt und ein Rechtsanwalt Michalski hat dann auch die Stadt vertreten und hat dann hat der NPD 6.000 Euro gegeben, um mich da aus dem Haus zu jagen. Und was hat der Rechtsanwalt da falsch gemacht? In der Sache? Der ist an der verkehrten Seite gewesen. Er hat eine schmutzige Sache mitgemacht. Da hat Schmu mitgemacht, der Rechtsanwalt. Und gab es noch einen dritten Rechtsanwalt? Welcher war das denn noch? Ja, welcher Rechtsanwalt war noch, der so negativ war? Fällt mir noch ein, aber weiß ich leider jetzt nicht. Mit der Halle? Das war der Rechtsanwalt Michalski, da habe ich keinen Rechtsanwalt gehabt. Mhm. Weil ich wusste, dass da Korruption im Amt war. Ich war Vorsitzender der NPD im Vorstand und habe bei mir im Haus, wo ich Wohnverwalter gewesen bin, ein Büro gehabt. Und aufgrund dessen kam eben der Bürgermeister Wellmann und hat mir sämtliche Behörden, Bauamt, achso, da war ich weg und zwar habe da Montagearbeiten wieder gemacht, kostenlos für einen Bauern, der war ist leider auch ein bisschen arm gewesen und da habe ich ihm geholfen. Und in der Zeit, wie ich weg war, ist das Bauamt dahin gekommen und wollte mir das Haus stilllegen. Und dann haben die auch gesagt, das Haus wollte ich kaufen. Und mir wurde das angeboten für 120.000 Euro. Und ich war auch schon beim Notar und habe das alles schon unterschrieben und war auch alles schon klar. Und das werden die Ämter wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich das kaufen wollte. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich der Bürgermeister Sachen eingefallen lassen, um mich da rauszuboxen, indem er die Halle, die ich hatte, da stand also neben dem Haus noch eine große Halle, stilllegen gelassen hat. Das heißt also, man durfte die Halle nicht mehr benutzen. Angeblich Einsturzgefahr, was natürlich nicht war. Das ist schon so gemacht worden, dass das im Negativen gestellt worden ist. Dann ging es nachher so weit, dass ich nachher gesagt habe, dann trete ich vom Kaufvertrag zurück und habe mir dann eine neue Wohnung gesucht. In der Zwischenzeit ist das Haus in eine Versteigerung gekommen und das Haus hat dann ein Juwelier gekauft, ein Bekannter vom Bürgermeister Wellmann. Und wie gesagt, der Keller, der war angeblich, durfte man da nicht über die Decke laufen, weil der Keller einbrechen würde. Da dürfte auch, hätte ich zuschütten müssen mit Sand, den Keller, weil da war quasi so ein Wasserbecken, war das quasi. Wurde aber umgeändert, da wurde keine Baugenehmigung genehmigt, kein Bau genehmigt, ist aber trotzdem gemacht worden. Und dann sagte man mir, ich sollte das mit Sand zuschütten. Und der nächste Eigentümer, also dieser Juwelier, der hat das dann gekauft und der durfte auf einmal alles machen und tun, was er wollte. Er konnte da unten aus dieser Terrasse unten drunter eine Tiefgarage bauen. Die Halle durfte er neu bauen. Da ging es doch auch um das Dach der Halle und die Höhe. So sieht es aus. Das Dach sollte runter. Also ich sollte das ganze Haus abreißen. Laut Verfügung sollte ich alles abreißen. In Eile? Das nicht, bitte? In Eile? Ja, selbstverständlich, in Eile. Innerhalb von wie vielen Tagen? Von 4 Wochen. Ansonsten hätte ich 10.000 Euro Strafe zahlen müssen. Es wurde mir angedroht vom Bauamt, den Herrn Röwekamp. Genau, richtig. Der Herr Röwekamp hat mir geschrieben, ich soll innerhalb von 4 Wochen die Halle abreißen, die schon 30 Jahre da steht. Und dann haben sie die Halle versiegelt. Und und dann bin ich eben vom Kaufvertrag zurückgetreten und 3 Wochen später ist das in Versteigerung gekommen und das hat ein Bekannter von Herrn Wellmann gekauft. Für 35.000 Euro. Ein guter Bekannter des Bürgermeisters. Ja, selbstverständlich. Das war ein sehr guter Bekannter. Der durfte auch eine Tiefgarage darunter bauen, was ich normalerweise nicht hätte machen dürfen. Der Bürgermeister war in welcher Partei? CDU. Also der Bürgermeister hat mir sogar das Jugendamt auf den Hals geschickt. Und noch andere Behörden, Verfassungs... Ja, der Zoll war bei mir. Die Frau, die dabei war vom Zoll, ist breitbeinig bei mir in die Wohnung gekommen, hat ihre Knarre quasi öffentlich gezeigt, dass sie auch bewaffnet ist. Und wo meine Kinder dabei waren, dann war das der... Verfassungsschutz, der den auf dem Hals gehetzt hat. Und Verfassungsschutz? Verfassungsschutz war da, die standen immer bei mir vor der Tür. Was hat der Schornsteinfeger denn gemacht? Der Schornsteinfeger sollte mir die Heizungsanlage stilllegen, damit ich nicht mehr heizen kann. Wenn ich nicht mehr heizen kann, dann hätte ich rausgemusst. Aber die Heizung war ja in Ordnung. Und was sagst du? Und wegen der Stromleitung. Ich bin Elektrotechniker und habe dann eben die Stromleitung so gut wie repariert, wie es geht. Und habe mir das auch abnehmen lassen vom Ingenieur. Das war auch wieder ein Grund, mir das Haus stillzulegen. Also die haben alle Möglichkeiten ausgenutzt, mir... Um ihm Schaden zuzufügen. Selbstverständlich. Das und zwar gewaltigen Schaden, vernichtenden Schaden, ne? Vernichtenden Schaden, richtig, genau. Die haben alles versucht. Also... Alles haben sie versucht. Die sind beim Nachbar gewesen. Der Herr Balgenort, der nebenan gewohnt hat, ist Bekannter vom Bürgermeister Wellmann. Der war regelmäßig da. Die Polizei war da regelmäßig bei Balgenort nebenan. Und alles ist da gewesen. Und sie haben alles versucht, mich kaputt zu machen.